Deutschlandfunk. Nachtradio. Hier ist wieder der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günter Jansen und bis 3 Uhr steht weiter Jeff Lynne im Mittelpunkt. Geboren am 30. Dezember 1947 im englischen Birmingham und inzwischen mit einer bemerkenswerten Karriere als Songschreiber, Produzent. Alles kann ich gar nicht spielen in diesen 2 Stunden. Zum Beispiel Xanadu. Wahrscheinlich hat er mit diesem Hit das meiste Geld verdient. 1980 war das. Olivia Newton-John zusammen mit dem Electric Light Orchestra. In der ersten Stunde habe ich schon ein bisschen aus seiner Beatles-Zusammenarbeit gespielt. Harrison-Album, McCartney-Album. Die Co-Produktion der beiden Glenn-Demos für die Anthology-Reihe. Und auch jetzt geht es bald weiter mit Jeff Lynne und anderen. Aber erstmal noch ein Titel vom ELO 1978, Can't Get Out of My Head. Aber auch noch, ich es vergesse, die Absage eben vom letzten Move-Album, das Titelstück Message from the Country. Das war die Phase, als sich The Move und das beginnende Electric Light Orchestra zeitlich überlappten. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Jetzt aber Can't Get Out of My Head. My own world is Produzent hat Jeff Lynne auffallend oft mit Veteranen der Rock- und Popmusik zusammengearbeitet. Einige davon spiele ich nicht, allein aus Zeitgründen. Everly Brothers, Duane Eddy, Randy Newman, eben aber doch Roy Orbison. Jeff Lynne verhalf ihm zu einem späten Comeback in den 80ern, indem er ihm Lieder auf den Leib schrieb und produzierte wie eben You Got It. Und Orbison war ja auch einer der Traveling Wilburys, neben ihm noch Tom Petty, George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne selbst, auf dem ersten Album dieser Art Supergruppe. Nach Orbisons Tod im Dezember 1988 waren es 1990 nur noch die Herren Dylan, Harrison, Petty und Lynne. Auf Volume 3, so hieß das zweite Traveling Wilburys Album. Daraus hier, auch im typischen Jeff Lynne Sound, Inside Out. Don't try to fool me. And don't it twist and shout when you're inside out. Be careful where you're walking, you might step in something rough. Be careful when you're talking and saying all that stuff. With your mystic crystal ball, see if it ain't yellow, see if it's there at all. Ain't no shadow on the doubt, don't it make you wanna twist and shout? When your outside's in, inside out, and your downside's up. Yeah, your upside's right. Upside up. Yeah, don't it make you wanna twist and shout when you're inside out? Rebel without a clue. Geschrieben und produziert gemeinsam mit Tom Petty. Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, Anfang der 90er Jahre. Das ist Jeff Lynne als Produzent, wie er leibt und lebt. Man hört das am Gesang, am Schlagzeug. Und das ist ja nicht das Schlechteste, was man über einen Produzenten sagen kann, dass er einen eigenen Sound hat. Egal, ob man das nun immer mag oder nicht. Aber diese Unterscheidbarkeit ist schon was. Andere denken bei ELO bzw. Jeff Lynne vielleicht immer an Mainstream-Radio und weichgespülten Poprock. Und ob seine Einfälle nicht manchmal doch wie aus dem Bastelbaukasten mit den ewig gleichen Zutaten zu kommen scheinen. Lynne ist wahrscheinlich weniger Innovator als vielmehr geschickter, cleverer, manchmal genialer, manchmal routinierter Wiederaufbereiter des Altbekannten. nach Dave Edmonds. Auch den hat er mal in den 80ern produziert. Zwischendurch mal wieder ein Stück vom Electric Light Orchestra, und zwar vom Album Face the Music 1975, Evil Woman. Und auch Brian Wilson hatte ihn für ein Stück seines Soloalbums, seines Comeback-Albums von 1988 eingeladen, das mit Love and Mercy beginnt. Jeff Lynne hat dieses eine Stück mitgeschrieben, mitproduziert und spielt auch verschiedene Instrumente selbst, nämlich hier dieses Let It Shine. Let it shine, oh. The ocean calls to me, the night is still. She's where I wanna be, the stars all send their silver light to me, forever shine on me. Let it shine, oh. shine softly through the sun. In a broken stone age dawn, you fly so high. I get a strange magic of water. Strange magic, oh, it's so good. Nach Brian Wilson bis zum Schluss jetzt nur noch das Electric Light Orchestra. Zunächst eben Strange Magic. Vorhin bei der Aufzählung aller möglichen ELO-Hits, die ich hier nicht spielen kann, war das natürlich nicht dabei. Und gleich Telefonline auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie Jeff Lynne darüber denkt. Sein einziger Nummer 1-Hit in England war eben Xanadu. Aber das war ja eigentlich mehr Olivia Newton-John zusammen mit dem Electric Light Orchestra aus dem Film-Soundtrack. Und ich habe mir mal eine Liste von 1972 bis 86 durchgesehen. 14 Top-10-Hits des ELO, dazu noch 13 weitere Singles unter den ersten 50. Das ist eine Menge. Auch in den USA war das Electric Light Orchestra aber nie an Nummer 1. Und dabei schien doch jede neue Single endlich der eine große Hit zu sein, den es bislang noch nicht gab. Und den es jedenfalls, was das ELO anging, nie geben sollte. Auch dies nicht. Thank you. Are you still the same? Don't you realize the things we did, we did? We're all for real, not a dream. I just can't believe they've all faded out of view. Give me some time, I'm living in In diesem Soundcheck ging es um den englischen Musiker Jeff Lynne, Sänger, Songschreiber, Multiinstrumentalist, Produzent. Seine Helden waren die Beatles. John Lennon hat auch mal gesagt, würden die Beatles in den 70er Jahren noch Musik machen, würden sie so klingen wie das Electric Light Orchestra. Besonders mit George Harrison hat Lynn eng zusammengearbeitet. Er hat auch sein posthum veröffentlichtes Album Brainwashed fertiggestellt. Vielleicht ist das die ganz große Stärke von Jeff Lynne, dass er auf alles seine Antworten parat hat, was mit Studioproduktion zu tun hat, mit Sound, mit Arrangieren, alles, was damit zu tun hat. Wenn ich lange hintereinander ELO oder Jeff Lynne Produktionen höre, dann brauche ich irgendwie mal wieder frische Luft, etwas ganz anderes. Aber zwei nächtliche Sendestunden kann ich schon genießen. Das war der Soundcheck für heute. Im Studio war Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht.